In der Hörspielwerkstatt von MDR 3 hatten Sie, meine Damen und Herren, schon mehrmals Gelegenheit, mit der akustischen Welt von Anestes Logothetis in Berührung zu kommen. Wir brachten, teils in eigener Produktion, seine Stücke Anastasis, Mantra Tellurium, Kybernetikon, Kerbtierparty und Im Gespinst zur Sendung. Stücke, die weder reine Wort- noch reine Musikkunstwerke sind im traditionellen Sinn. Immer hat ja der in Wien beheimatete Grieche zweierlei im Auge, die klangliche und die semantische Komponente des Sprechens. Sein jetzt vom österreichischen Rundfunk, vom Studio Linz produziertes Hörwerk Menetekel oder Das Bombengeschäft stellt diese Intention erneut unter Beweis. Logothetis über sein Werk. Was ist Bombengeschäft und was Menetekel? Bombe kommt vom griechischen Vombos, dumpfes Geräusch oder Krach. Das Wort ist schallnachahmenden Ursprungs und hat auch in den deutschen Schallwörtern etwa Bim-Bam-Bum oder Bimmeln-Baumeln-Bumsen-Bummeln zahlreiche Entsprechungen. Im 20. Jahrhundert wird es als Inbegriff des Wirkungsvollen und Gewaltigen gebraucht, wie etwa in den Zusammensetzungen Bombensicher, Bombenerfolg, Sexbombe, Bombengeschäft, Bomber und ähnliches mehr. Die Zusammensetzung von Sex und Bombe. Sexbombe hat auch einen mythologischen Aspekt. Aphrodite, die Liebesgöttin, war verliebt in Ares, den Kriegsgott. Die beiden wurden zur Erheiterung der Götter vom Kunstschmied Hephaistos oder Vulcanus in ein Netz eingefangen. Durch ein Netzgeflecht von Waffen und Liebeswörtern versuchte ich, die eine Ebene des Hörspiels Menetekel zu gestalten und die andere aus den Inhalten des Wortes Menetekel, jenes biblischen Warnrufes in aramäischer Sprache, den unheildrohenden Zeichen der Geisterschrift für den babylonischen König Belsazar. In der Mehrdeutigkeit von Wörtern, ihren Zusammenhängen, ihrer Zerstückelung und ihrem Klang soll das Hörspiel den Eindruck eines Wortklang-Ozeans wecken, aus dem hier und da Begriffliches erkenntlich wird, das bald im Klang auf- und bald untertaucht, ahnen und aufhorchen lässt. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Ein elektroakustisches Musikhörspiel von Anestis Logothetis. Es wirken mit Gunda König, Marie-Therese Escribano, Theophil Meyer, Jenny Kitzisch, Liesl Schmidt, Irmingard Kommender, Dieter Naumann, Dietrich Siegel und Herbert Stephan. Tontechnik, Ingenieur Franz Fiedler und Alfred Kastenhuber. Regie Anestis Logothetis. Er erniedrigte, steht er wollte. Dann aber wurde er aus den Mächten gestoßen und sein Herz war dem Tiere gleich. Und bei den Waldeseln war seine Wohnung. Man gab Gras zu fressen und Tau bedeckte seinen Leib, bis er kannte, dass Gott über den Menschen herrscht und tötet den Erich. Lässt am Leben, wen Erich. Erhöhet den Erich. Und erniedriget den Erich. Und du, sein Sohn, Belshazzar, hast dein Herz nicht gedemütiget, obgleich du dies alles wusstest, lobreichst weiterhin die silbernen und goldenen, erzenen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter, die nicht sehen und nicht hören und kein Gefühl haben. Daher wurde die Hand geschickt und diese Schrift hingezeichnet. Wehe! Wehe! Daniel 5-18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Presto! Viertel gleich 144. Zwei Viertel. Drei Viertel. Lento! Viertel gleich 66. Fünf Viertel. Presto! Achtel gleich 176. Fünf Achtel. Andante. Viertel gleich 76. Zwei Viertel. Adagio. Viertel gleich 52. Fünf Viertel. Allegro. Achtel gleich 168. Drei Achtel. Lento. Viertel gleich 56. Zwei Viertel. Accelerando. Poco. A poco. Fünf Viertel, fünf Achtel, sechs Achtel. Presto. Viertel gleich 132. Zwei Viertel, drei Achtel. Lento. Viertel gleich 60. Zwei Viertel. Prestissimo. Achtel gleich 192. Sechs Achtel, drei Achtel. Allegro. Achtel gleich 126. Fünf Achtel. Ritardando. Poco. A poco. Fünf Achtel. Long. Rapide. Viertel gleich 176. Drei Viertel. Andante. Viertel gleich 80. Fünf Viertel. Beschleunigend. Presci. Drei Viertel. Zögernd. Accelere. Retenir. Largo. Viertel gleich 58. Drei Viertel. Vivo. Fünf Achtel. Achtel gleich 152. Adagio. Viertel gleich 54. Drei Viertel. Allegretto. Achtel gleich 126. Drei Achtel. Moderato. Viertel gleich 72. Fünf Viertel. Accelerando. Sechs Achtel. Allegro assai. Viertel gleich 184. Drei Viertel. Sechs Achtel. Ritardando. Accelere. Viertel gleich 100 bis 160. Rapide. Fünf Achtel. Long. Trelibrement. Beschwingt. Achtel gleich 126. Drei Achtel. Andante. Halbe. Gleich 63. Allegretto. Achtel gleich 132. Sechs Achtel. Viertel gleich 132. Ritenuto. Accelerando. Viertel gleich 88. Fünf Viertel. Presto. Achtel gleich 200. Die Hand bleibt hoch. Attacke! Bomben! Bomben! Bomben! Bomben! Bomben! Bomben! Bomben! Bomben! Bomben! Schieb noch nicht auf die Bombe! Der mit Bomben für eine Vereinigung gekämpft hatte! Mit Bomben sollte entschieden werden, was Politiker offen gelassen hatten. Wir sind mitten in einem Luftangriff, dass die Bombardements zu hören waren. Es war eigentlich sehr still. Manchmal hörte man aus der Ferne ein dumpfes Grollen. Und dann hörte man bereits die Bombenexplosionen. Im Tiefflug warfen sie ihre Bomben. Wir hörten keine Schreie. Nur ein Kind wimmerte. Als ich sah, dass unser Abteil nicht brannte, holte ich meine Koffer aus dem Abteil und stellte sie ins Freie. Ist des Menschen Schuld, Si vuol ein fuso prove lieder nicht in der Durmir doch auch noch nicht Geist geworden eine Hand davor kommt ihr Fuß zu mir Fuß geflügelte Sohle Handgranatenanschlag auf ein Kino im Zentrum. Mehrere Handgranaten in den Saal des Kinos geschleudert. Fünf Handgranaten auf den Unbekannten vom Balkon des Kinosaals in den Zuschauerraum. Das Reisekino war lange Zeit ein Bombenerfolg. Die Sechsbombe rief den Richter auf den Plan. Wenige Stunden. Mir! Schau! Afro! Beat! Der Lieb! Warum liebtest du den Kriegsgott? Den Arsch! Respekt! Morgenstern ist auch eine Schlagwirt. Affe! Auch ihm sträuben sich die Haare um ihn größer und... Gefährlich! Eine Keule! Voll. Kosmos. Auf Griechisch? Das Volk zerbrach seine Ketten. Ist Verkettung. Von und Aggression? Mythos. Des 20. Jahr. Und Erz. Eine Kette von Beergen. Ist die Kette. Lump von Affen. Als Kinder haben wir nach dem Krieg immer in den Bombentrichtern gespielt. So dramatisch sollte man es nicht sehen. Kinder spielen in Wirklichkeit nach. Solange unsere Welt so aussieht. Ja, und das Fernsehen liefert es ja ins Haus. Voll und von Kriegen und Affen von Konflikten muss sich auch das in der Welt der Kinder niederschlagen. Wenn ein Bub die lacht, eine Kette von Posten bewachte das Haus. Waterloo! Das ist die Frage. Die gesamte Schlacht bei Vittori. Nachspielt am Klavier oder sonst wo. Ziehen? Oh, Mann, wenn gegen Sachs. Rommels in der Wüste. So wird damit nicht die langgesuchte Zwischenzeit geht. Dem Tier und dem wahrhaft Mensch. Schlichen Menschen sind. Wer? Zua. Polin. Tick. Gott es eben. Manuel? Mit uns? Was bedeutet ihr nur Auseinandersetzung mit dem, was in der Welt der Erwachsenen Gott war? Man sollte das Interesse kanalisieren, für Aufklärung benutzen und das Positive sehen, dass das Kind ein Hobby hat. Dass es beim Basteln Genauigkeit und Geschicklichkeit beweisen muss, dass es Unterscheidungen treffen lernt. Mirage ist ein Schiff, Norfolk F5G, Tiger 2 oder V1 mischen. Triebwerke 1, schmeckt mal ab. 9 Grad 50 oder Triebwerk 2, General Electric, J85 G21 oder Triebwerkleistung 2 mal 2270 Kilobond mit Nachverbrennung oder Triebwerkleistung 1 mal 7160 Kilobond mit Nachverbrennung. Rückteils. Freie. Tat. Sachen. Fest. Zu. St. St. L. L. Um. End. Schei. Schau. Dunk. Dunk. L. Zu. Liefern. Den Blick. Für. Real. Getät. N. Nicht. Zu. Verliehen. Dass das Interesse an geschichtlichen Vorgängen geweckt werden kann. Während im Zentrum die Bomben explodierten, drängten sich die Leute in den Außenquartieren, in Kunstausstellungen so dicht, dass man sich kaum bewegen konnte. Und da fragt niemand nach der Religion. Nur danach, ob die Malerei etwas taugt. Ich glaube, dass Kunst eines der wichtigsten Elemente des Lebens ist. Titel ihres ehelichen Filmes! Bombenterror! Drei Tore gebombt! In vier Büros explodierten am Dienstag kleinere Bomben. Bomben? Auch in der Nacht auf Montag? Vier Sprengkörper vor zwei Bankfilialen. Und vor dem Büro der Fluggesellschaft. Sie waren bereits am Explosionsort Nummer 1, als die zweite Bombe detonierte. Wenig später gab es Alarm wegen eines Anschlages. Und auf eine zweite Filiale. Und schließlich explodierte ein vierter Sprengkörper. Um ein Haar. Wäre einem Bombenanschlag zum Opfer gefallen. Kam wenige Minuten nach einer gewaltigen Explosion zu den Trümmern seines Schalters. Die Bombe war frühzeitig in ein Handgepäckstück explodiert. Züge mussten angehalten und nach Bomben durchsucht werden. Ob am Sonntag eine Bombe in dem Express gelegt worden ist, ist noch nicht klar. Die harmlose Selbstentzündung eines Reinigungsmittels in einem Erste-Klasse-Abteil des Expresses am Hauptbahnhof war ein neuerliches Bombenattentat. Es knallt! Mitten in dem belebten Börsenviertel explodierte am Freitagnachmittag eine Bombe. Verzweifelte Menschen! Ist der preisgekrönte Spielfilm. Diesmal dreht es sich um ein Baby. Und eine Bombe! Es knallt! Und die Engel... In Städten mit Bomben! In den Flur geschleudert. Sekunden später. 21, 22. Erschütterte eine Detonation. Das ganze Haus. Und? Die Engel? Samstag, 22. Eine Bombe. Von was hängt diese Bombe? Großes Loch. Oh. Ein traditioneller Höhepunkt. In dem allein die Rassenfrage für Zündstoff. Seit dem 15. Jahrhundert Ruf für die Polizeistunde und dann auch für das Tagesende. Und den Tagesende Glocken. Schlag! Sechs Bombenalarm! Bombe! Um Mitternacht fliegt der große Saal in die Luft. Es gab plötzlich Bombenalarm. Der sich aber als Mystifikation herausstellte. Es war sozusagen eine Bombenüberraschung. Beim Bombensuchen verlassen an die 100 Kilogramm Zucker pro Flugzeug. Ein Kilo pro Kopf und Nase. Unser Land am Straßenrand! Lag eine Bombenhülse, circa einen Meter hoch, mit Beschriftung. Wenn die Bomber gekommen sind, bin ich ruhig stehen geblieben und habe zugeschaut. Es hat ja keinen Sinn, sich zu verstecken. Es ist ein Masel. Jetzt ist unser alter Garten durch einen riesigen Stacheldraht abgetrennt. Das erste ist ein Vers. Das zweite nur leerer Tand. Errätst du das Ganze? Dann hast du Versstand. Ich weiß wohl, warum man mich... Nicht wegen Terrorismus. Bitte Schluss mit dieser Rede. Ich habe nie eine Bombe gelegt. Von Zerschlagen und ähnlichen Gewaltsamkeiten. Wir sollten endlich gelernt haben, dass wir komplexe Probleme nicht auf eine so einfache Weise lösen können. Es gibt nicht nur Bombenwerfer. Sondern auch? Denen das schreckliche Schicksal ihrer Gegenwart, oder besser, was ihnen angetan wird, zu einem Anlass der Besinnung, sogar der inneren Stärkung wird. Wird Zucker als Politbombe. Gemeine Erpresser, rufen die einen. Die Regierung will uns aushungern, schreien die anderen zurück. Nach dem Regen explodiert hier alles in voller Blütenpracht. Orange, ade, Limon, ade, Zitron, ade, Coca-Cola, Himbeersaft, Macht. Die Nacht zu dir. 40 Sekunden auf Schallgeschwindigkeit. Mach 1. Höchstgeschwindigkeit. Mach 1,6. In 15, 250 Mach. 2,2 Spannweite. 8,12 Länge. 17,46 Höhe. 4,01 Steiggeschwindigkeit. 213. Das Mittel muss ich mir merken. Leistungsbelastung, Mehrwertsteuer, militärische Rüstung, 200 Milliarden. Lebensmittellieferungen für die Hungernden, 12 Millionen. Alles in allem 2 Milliarden. Allein fürs Luftraum, Dachelkrachel, je 135 bis 280 Schuss. Für die Beruhigungspillen überm Kopf. Des Kalpierten. Bombene Nacht im Herzen! In kurzen Abständen explodierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 3 Bomben. An verschiedenen Stellen der Innenstadt und brachten das berühmte Nachtleben zum Stillstand. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz, wiegt 2,4 Kilo Pond schwer. Der Leiter der Post. Und Tele, Grafenar, bei Ter. G, Werkschaft. B, zeichne T, die Anschläge. G, als Absol. Ter. Wahnsinn. Den heutigen Menschen absolut zu setzen und für die schlechthin nicht mehr zu übertreffende Krone, Prothese der Schöpfung zu erklären, erscheint dem Naturforscher als das Übererheblichste und gefährlichste aller haltlosen Dogmen. Docke, Docke, Dogmen, ah! Wenn ich den Menschen für das endgültige Ebenbild Gottes halten müsste, wüsste, würde ich an Gott irre werden. Ihr werdet heute Nacht lacht. Kracht alle an ihr Erden, wenn ich mir aber vor Augen halte, dass unsere Ahnen ganz ordinäre Affen, Katzen, Waffen, Affen aus nächster Verwandtschaft des Schimpansen waren. Probe, waren Zeichen, Rauch, waren vermag ich einen Hoffnungsschimmer zu sehen. Persian, Angor, Han, Kiet, Fell, Breitschwanz, Schaf. Schwanz, Schaf. Grimmer. Es grimmert mich. Es ist kein allzu groß Pollutionismus. Optimismus. Apelmus. Gnostizismus. Um anzunehmen, dass aus uns Menschen noch etwas Besseres und Höheres entstehen kann, denn das lang gesuchte Zwischenglied zwischen dem Tier und dem wahrhaft humanen menschlichen Menschen sind wir werden. Eins. 2, 7, 10, 7, 0, 2, 13, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, Chirurgen und zerteilt. 8, siehst du, Ich bin ein Liebhaber und Sammler von gewissen Tatsachen. Und glaubst du es wohl, ich schreibe mir kleine Anekdoten von einer gewissen Art aus Zeitungen und Büchern auf, wo sie mir nur unter die Hände kommen und sammle sie. Sine solfa mi re do. Stoi, die Brüder, 365 Kilogramm schwarze Masse. Auf Türkisch, Karama. So. Aus dem zweiten Teil, fünftes Buch. Und für und wieder. Viertes Kapitel. Die Auflehnung. Vor dem fünften Kapitel mit dem Titel Der Großinquisit. Tor. Der Divid. Die Divid. Ente, die Vision, der die Visionär, die Wogen, der Divis, oh, die wie Nation, Divina, Tor, ich, er, Daniel, 5-25 Briefwaage Mene Mene Tekel Ufer Sin Ufer Sin Mene Tekel Bombe Sprengkörper im 17. Jahrhundert, über Französisch Bombe, Italienisch Bomba, aus Latein Bombus und Griechisch Vombos. Dumpfes Geräusch. Das schallnachahmenden Ursprungs auch in den Schallwörtern Bin, denn die Zahl Bam, der Bomben Bum, und Minen, Sen, der Ponton und Schiffwracks, der gesunkenen Panzer und Flugzeugteile, Bimmen, der spanischen Baumen, Reiter, Eisenbahnschienen Bummen, und einer Fülle Geh, anderer Objekte ist hören? Groß. Die Bombenlast ist in diesen Ziffern nicht eingeschlossen. 20. Bombe. Jahrhundert. Aus Bomben, ausgebombt, ein wahrer Bombenregen. Ich weigere mich. Jahrhund? Bombenpilot hat den Dienst mit dir. Als Inbegriff des Wir. Drei Briefkästen wollen und gehen weiter. Bombe, in Bombe, Bombe, Bombe, Bombe, die Höllenmaschinen. Als erster Kampfpilot hat er es abgelehnt, Bomben abzuwerfen. Bombe explodiert ja auch bei der Post. Bomben, er kann verrückt, dauert er knapp 10 Minuten. Bombe, es gehört zu bombardisch, Einschleudermaschinen. Ableitungen, Bombardement, Bescheißung mit Bomben. 17. bis 18. Jahrhundert aus dem französischen Bombardement. Bombentrichter, die hätte man damals gar nicht zuschütten dürfen, um den Blick für Realitäten nicht zu verlieren. Jene, unter dem Motto Bombardements bringen keinen Frieden, die ursprünglich wurden Forderungen wie beim letzten Kongress erhoben, an der Demonstration gegen Bombardements teilnehmen wollten, die Einstellung der Bombenangriffe und sich dadurch heftige Kritik einhandelten. Unter dem Motto Bombardements bringen keinen Frieden, haben diese Teilnahme wieder abgesagt. Wurden Forderungen wie beim letzten Kongress erhoben, der General hielt den Rebellen vor, die Einstellung der Bombenangriffe, dass ihnen eine besondere Verantwortung erwachse, wenn sie mit persönlichen Stellungnahmen an die Öffentlichkeit gehen. Unter dem Motto Bombardement bringen keinen Frieden. Und weiß viele Bomben bei während der Sitzung erreichte Donnerstag um 15.20 Uhr den Portier ein anonymer Anruf. Eine Bombe wird in 20 Minuten in die Luft fliegen. Ja, und diese Mischung bei eine kleine Bombe platzt. Er bringt das Sensationsmusical Jesus Christ Superstar. Ihr Heuchler, ihr Schlangen- und Nattergezücht. Offizier, nimmer deiches Non. Wir müssen tun, was die Götter taten. Aus Satapata Brahmana. Und aus dem Jahre 0, Matthäus 23-33. Wie wollt ihr der Hölle entrinnen? Das Landesstudio Oberösterreich brachte ein elektroakustisches Musikhörspiel von Anestis Logothetis, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Es wirkten mit Gunda König, Marie-Therese Escribano, Theophil Meyer, Jenny Kitzesch, Liesel Schmidt, Irmingard Kommender, Dieter Naumann, Dietrich Siegel und Herbert Stephan. Tontechnik, Ingenieur Franz Fiedler und Alfred Kastenhuber. Regie Anestis Logothetis. Im Rahmen der Hörspielwerkstatt stellten wir Ihnen das neueste Stück von Anestis Logothetis vor, Mene Tekel oder Das Bombengeschäft. Es wirkten mit die Sprecherinnen Gunda König, Marie-Therese Escribano, Jenny Kitschosch, Liesel Schmidt und Irmingard Kommender. Und die Sprecher Theophil Meyer, Herbert Stephan, Dieter Naumann und Dietrich Siegel. Realisation Anestis Logothetis. Sie hörten eine Produktion des österreichischen Rundfunks, Studio Oberösterreich.